Sie ist geschlossen, diese Welt des Zirkus, und jeder wie dieser Jacob, der von außen hineinkommt, muss zunächst die Regeln begreifen, auf denen dieser Kosmos aufgebaut ist. In der Welt geht's um Tricks. Jedermann spielt. Und wie der Zirkus seine Regeln hat, so auch der Zirkusfilm. Der junge, heimatlose Jacob, den es jetzt in Wasser für die Elefanten auf den Zug des Benzini-Zirkus verschlägt, ist natürlich die gleiche Figur wie Charlie Chaplins Tramp im Film Der Zirkus von 1928, der auf der Flucht vor seinem alten Leben sozusagen in die Manege purzelt und sich Hals über Kopf in die schöne Kunstreiterin verliebt. Mehr als 80 Jahre später ist die ebenfalls wunderschön blond und heißt Marlena oder auch Reese Witherspoon. Jacob ist jung, voller Leben, ein abgebrochener Tiermedizinstudent, und endlich darf Robert Pattinson hier sein festgefrorenes Image als blasser Vampir aus der Twilight-Kinoserie ablegen. Und die Elefantendame des Zirkus, ihr Name ist Rosie, sie ist 53, die ist wohl die Kupplerin. Sieht so bei Elefanten ein Annäherungsversuch aus. Soll ich euch zwei allein lassen? Francis Lawrences Verfilmung des Sarah Grun-Bestsellers Wasser für die Elefanten ist vollkommen altmodisches Kino. Langsam erzählt Regisseur Lawrence sein Liebesmelodram im vertrauten Genrebett des Zirkusfilms. Der Neuankömmling und die Frau des Zirkusdirektors. Und selbstverständlich wird sich die Dramatik dieser Geschichte an seiner diabolischen Figur entzünden. August, der gnadenlose Zirkusdirektor. Nie ist klar, wann das Konziliante in das Psychotische umschlägt. Ich habe mir gestern Abend große Sorgen um euch gemacht. Wäre Marlena irgendetwas passiert, wenn sie jemand verletzt oder auch nur berührt hätte? Man kann an einigen Stellen der Erzählung von Wasser für die Elefanten sagen, dass es kommt, wie es kommen muss. Aber ist die Vorhersehbarkeit einer Kinoerzählung auch dann noch Anlass für Kritik, wenn die Chemie zwischen den Figuren funktioniert, wie man so schön sagt? Da draußen bin ich nichts. Sie sind eine wundervolle Frau. Sie verdienen ein wundervolles Leben, sagt Robert Pattinson zu Reese Witherspoon, schmachtend. Und die Elefantendame, Rosie, wird am Ende die Entscheidung treffen, wer mit wem sein Leben führen wird. Natürlich ist Wasser für die Elefanten auch kitschiger Schwulst, klar. Aber wie man sich manchmal auch als Erwachsener im Zirkus beim Heulen erwischt, nur wegen diesem einen traurigen Blick des Clowns mit der roten Nase, so wünscht man sich in Wasser für die Elefanten gegen jeglichen kritischen Verstand, dass Robert Pattinson Reese Witherspoon bekommt. Einen so hirnverbrannten, wunderbaren Schwachsinn fühlen zu lassen. Ach ja, welches Medium ist dafür heutzutage noch zuständig, wenn nicht das Kino?